Transparenz für die Ohren. Ich mache mal eine Sicherheitskopie. Okay. Ich begrüße euch alle zur Vorstandssitzung am 19.07.2018 um 20.30 Uhr und stelle fest, wir sind 4 Leute, damit beschlussfähig. Versammlungsleiter mache ich, protokollieren tut die Isan. Anwesend sind meine Wenigkeit, Helda, Michelle und Bernd und damit sind wir beschlussfähig. Das Protokoll von letztem Mal habt ihr gelesen, gehe ich mal von aus. Gibt es irgendwelche Einwände dagegen? Dann ist das Protokoll von letztem Mal einstimmig angenommen. Wir kommen zu den Berichten der Landesvorstände. Michelle? Ich muss das schriftlich nachreichen. Ich bin da nicht zugekommen. Ich habe im Moment zu viel um die Ohren. Okay, willst du was sagen oder sollen wir weitermachen? Nee, mach mal weiter. Oh, sorry, diesmal. Sonst mache ich es ungern schriftlich. Diesmal muss ich schriftlich machen. Alles klar. Okay, dann Helder. Ja, hallo. Also ich habe mal wieder 2 Team-Folge-Hilfs gehabt. Einmal am 10.07., einmal am 17.07. Da habe ich jetzt extra die Links zu den Protokollen von den jeweiligen Daten nochmal mit dazu drangehangen. Es ist da aber nicht viel mitgekommen, beziehungsweise Sachen, die jetzt da noch kommen, die sind jetzt hier gleich noch mit drin, die kommen später nochmal dazu. Zusätzlich war ich ja auch am 7.07. bei der großen NOPOL-GNRW-Demo in Düsseldorf gewesen. Habe dort auch noch die Plakate der Wuppertaler mit entgegengenommen. Die liegen aktuell in der LGS, also wenn die noch gesucht werden, die sind noch da, ich weiß, wo die sind. Die können auch gerne von dort aus wieder mitgenommen werden. Die musste ich quasi übernehmen, weil die Wuppertaler die nicht frühzeitig wieder mit zurücknehmen konnten bzw. wollten. Dann war am 12.07. einmal ein Stammtisch auch zum gleichen Thema mit Frank Herrmann in Witten. Da haben wir uns auch den ganzen Abend auch schön drüber unterhalten, was das Polizeigesetz in NRW denn auch so vorhatten, wie dann auch der aktuelle Stand ist und wie auch die Stände demnächst noch sein werden und was wir da jetzt von erwarten können. Auch da ein sehr netter Abend. Gibt es auch vielleicht mal, wenn jemand noch mag, auch noch was Spezielles dazu. Am 14.07. gab es noch eine weitere Aktion, die bei uns direkt in Hause jetzt stattgefunden hat, und zwar ist das Lesen gegen das Vergessen. Das Datum ist immer wiederkehrend, das findet jedes Jahr am 14.07. immer statt, weil am 14.07.1933, genau an dem Ort, wo dieses Lesen gegen das Vergessen immer stattfindet, auch damals die Bücherverbrennung im Kreis Recklinghausen stattgefunden hat. Eine Initiative in Recklinghausen hat sich dazu bereit erklärt, jedes Jahr dann eben dort ein Lesen gegen das Vergessen, um daran zu erinnern, dort zu veranstalten, unter anderem auch mit Größen aus der Region, unter anderem auch der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe, der auch einiges in Europa zu tun hat. Auch Schauspielerin Christine Sommer ist inzwischen ja schon im dritten Jahr nacheinander jetzt immer da und vermutlich auch die nächsten Jahre noch immer dort zu sehen, sind auch zu hören. Auch da mal eine interessante Sache, sich das mal anzuschauen. Ja, ansonsten habe ich jetzt noch keine weiteren Sachen. Alles klar, ich danke dir. Dann kommen wir zu Bernd. Ja, vielen Dank. Und zwar, jetzt muss ich gucken, ich war in der LAFO-Sprechstunde in der vergangenen Woche. Entgegen allen Gerüchten findet die trotzdem statt. Nach wie vor, immer noch regelmäßig, mittlerweile meistens im Anschluss an die BUFO-Vorstandssitzung. Dann im Sadomaso-Club am 8.7., am Sonntag. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der auch sich unter den Zuhörern befunden hatte. Jede Menge Schatzmeister-Gedöns. Hauptthema war in der Tat, dass der P-Shop mit allen möglichen, sagen wir mal, Auswüchsen, Umständen und Erklärungen. Dann habe ich mich hier ein bisschen um die RPT-Vorbereitung gekümmert, also die Absprache mit der Stadtverwaltung. Dann nochmal TDBA-Vorbereitung hier vor Ort mit dem Kreisverband. Und noch Schatzmeister, administratives Gedöns wie Tickets und Mails und so weiter und so fort. Vielen Dank. Alles gleich, danke dir. Dann kommen wir zu mir. Ich habe gemacht die übliche Mitgliederbetreuung, war in der LAFO-Sprechstunde und das war's. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch im Urlaub derzeit, also beruflich und piratentechnisch, sage ich jetzt einfach mal. Wobei ich natürlich nebenbei die Sachen weiterhin mache. Okay, gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ja. Bitte? An den Elder. Die berühmte Schauspielerin Christine Sommer, wo hat die denn zum Beispiel mitgespielt? Sie ist Tatortkommissarin. Oh, also wow. Regelmäßig. Alles klar, danke. Also, das heißt, ich würde die auf der Straße quasi sogar erkennen, oder wie? Kann sein, je nachdem, wie oft du Tatort guckst. Also ich mache es selten. Wenn du es häufiger tust, dann wirst du es wahrscheinlich auch sehen können. Also nicht nur sie, sondern auch ihren Mann, der ist ebenfalls Tatortkommissar, aber in einem anderen Tatort. Den könnte man auch auf der Straße erkennen. Den habe ich jetzt übrigens heute noch auf einem Foto erkannt, bei dem Public Viewing zum WM-Finale zum Beispiel. Da war der da. Ja, vielen Dank. Okay, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, kommen wir zu den Statistiken. Die sind wie immer in dem Protokoll eingetragen. Ich komme zu den Terminen. Noch bis zum 26.08. Oh, warte, gibt es irgendwelche Fragen zu den Finanzen? Masch ist da. Masch, willst du vielleicht deinen Tätigkeitsbericht noch nachtragen? Das kann ich gerne tun. Guten Abend. Guten Abend. Ich leg dann gleich los, Basti. Ach so, ja genau. Ich leg los, bitte. Ja, gut. Ich habe das ein oder andere Ticket geschubst, wie immer. Kaum erwähnenswert. Und ansonsten habe ich die letzten drei Mitgliedermails verschickt mit den entsprechend dahinterliegenden Aufgabenstellungen. Das war's schon. Ich danke dir dafür. Und gut, Statistik hatten wir. Wir kommen zu den Terminen. Noch bis zum 26.08.2018 diverse Termine Domtalk von Mehr Demokratie NRW e.V. Wie geht es weiter mit Europa? Am 4.08.2018 ist der Tag der politischen Arbeit in Kärnten. Am 25.08. bis zum 26.08. die dritte Programmkonferenz Marina in Kassel. Am 26.08. ist der Save Your Internet Day. Und vom 24.11. bis zum 25.11.2018 ist die vierte und vorerst letzte Programmkonferenz Marina in Kassel. Gibt es irgendwelche Fragen zu den Terminen oder irgendwelche weiteren Anmerkungen? Dem ist nicht so. Da komme ich weiter. In Planung ist der Landesparteitag in Kärnten vom 14.09. bis zum 16.09.2018. Es wird darauf hingewiesen, dass Anträge für den Landesparteitag bereits eingereicht werden können. Workflow seit der letzten Sitzung. Aktualisierung der diversen Listen. Das wollten wir einfach so auf einem Punkt stehen lassen. Oder Helda, gibt es dazu irgendwas zu sagen? Ja, ich habe da schon eingetragen. Also mir sind keine Änderungen bekannt. Daher habe ich auch noch keine Änderungen da drin vorgenommen. Okay. Fragen? Bitte? Wollen wir den Punkt dann rausnehmen oder soll er weiter im Protokoll drin bleiben? Ich würde ihn gerne im Protokoll drin behalten, damit das auch unter anderem, es kann auch jeder, der immer hier an der Sitzung teilnimmt, auch immer mal Bescheid geben, falls dem Änderungen bekannt sind, dann kriege ich so definitiv nochmal mit. Also es kann schon mal passieren, dass mir eine E-Mail mal durchrutscht durch alle möglichen Spam-Geschichten, deswegen ist es da vielleicht mal so eine kleine Erinnerung an mich auch mal ganz, ganz angenehm. Alles klar. Okay, dann kommen wir zu Anträge an den Landesvorstand. Wir fangen an mit 287938, Verlängerung des Nachsendeantrags von Dennis. Der Antrag ist uns bekannt, wir wollten den auf heute schieben. Und es hat sich, glaube ich, herausgestellt, dass ein Nachsendeantrag notwendig ist. Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen? Wollen wir den Antrag abstimmen? Ja. Okay, ich stimme ihn ab. Wer ist denn für Modul 1? Ich hatte eine Wortmeldung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hatte gestern noch mit dem Martin telefoniert. Es gibt noch vereinzelt Post, die eingeht. Aber das hatten wir ja schon, oder das hatte der Elder ja schon festgestellt. Es gibt vereinzelt noch Rechnungen, es gibt vereinzelt noch Austritte wohl, die an die Akademiestraße gehen. Ich habe ihn jetzt, so sind wir ja damals verblieben, habe ihm dann bei der Gelegenheit gesagt, er möchte sich bitte kümmern, dass der um 6 Monate weiter verlängert wird. Und habe quasi jetzt der Abstimmung oder vielmehr dem Schluss vorgegriffen. Ich meinte, mich erinnern zu können, dass das das war, was wir auch so in der Kommunikation irgendwie miteinander verblieben sind, oder? Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Das heißt, wir müssen diesen Antrag nicht mehr abstimmen, richtig? Wir sollten Bernds vorgriffiges Handeln heilen. Oder so, bitte. Wir können mich auch verwahren. Ja, okay, dann stimmt das. Du hast eine gewisse Budgethaltung bis zu einer Grenze, insofern alles gut. Okay. Glück gehabt. Dann stimme ich jetzt ab. Wer ist für Modul 1? Ich? Helder? Ja. Masch? Ja, hatte ich gesagt. Ich weiß nicht, bin ich durchgekommen? Jetzt ja. Michelle? Jo. Bernd? Ja, bitte. Muss ich jetzt die anderen beiden Module abstimmen, weil wir sie für 6 Monate verlängert haben? Nein, aber wir sollten uns das auf Wiedervorlage legen. Früh genug. Okay, das heißt, dass der jetzt erstmal vorbei ist und wir den in 6 Monaten wieder reinholen. Ich frage mal gegen, die Frage geht an Bernd. Hat der Martin denn schon vollzogen? Das kann ich dir nicht sagen, da müsste ich ihn nochmal anrufen. Ich hoffe es, ich gehe davon aus. Aber was vielleicht auch noch ganz oder nicht nur interessant ist, der Kollege ist ab Montag 2 Wochen im Urlaub. Das heißt also, ich kümmere mich dann nochmal. Ja, weil wenn noch nicht Vollzug ist, dann könnten wir ja durchaus trotzdem Modul 2 und 3 abstimmen. Der Annehmt hat da ja gar nicht falsche Bemerkungen in den Patchchat geschrieben. Wenn es noch nicht vollzogen ist, könnte man ja durchaus auch noch auf 12 Monate hochgehen. Da hat der Annehmt natürlich nicht Unrecht. Okay, dann stimmen wir weiter ab. Modul 2, ich bin dafür. Helda? Ja. Masch? Ja. Michelle? Jo. Bernd? Ja. Modul 3, ich bin nicht dafür. Helda? Nein. Masch? Nein, weil wir innerhalb von 12 Monaten durchaus in der Lage sein sollten, die Menschen, die uns noch schreiben, abgesehen von Kündigungen und Ähnlichem, aber die Geschäftspartner in Anführungszeichen, von der neuen Adresse endlich mal in Kenntnis zu setzen, damit das aufhört. Gut, ja. Michelle? Dafür, weil es immer Leute gibt, die in Adresslisten gucken und die werden leider nicht so schnell aktualisiert. Bernd? Dagegen, weil wir nicht sicher sein können, dass wir in 24 Monaten noch in der Selbiger Straße sind. Okay, damit hat Modul 2 gewonnen. Ja, wenn denn Modul 1 nicht schon veranlasst wurde. Darf ich eben darauf hinweisen, dass Modul 1 und 2 gleich viele Stimmen hatte. Aber wir hatten uns beim letzten Mal, wurde mir beigebracht, immer der mit dem höheren Beitrag gewinnt. Mit dem höheren Geldbetrag. Das heißt der sogenannte weitergehende Antrag. Na dann, wenn das so ist. Okay, neue Anträge. Ah, wir kommen zu neuen Anträgen. Finanzantrag 291374, Finanzantrag Unterstützungsunterschriften, denke ich einfach mal. Ist der Antragsteller zugegen? Dem ist nicht so, wie ich vernehme. Ich lese ihn vor, ja. Es werden 50 Euro aus dem Budget des VKV Wuppertal zum Sammeln von Unterstützerunterschriften beantragt. Beschreibung, lieber Landesvorstand, für die Materialkosten zum Sammeln von Unterstützungsunterschriften für die Europawahl 2019 beantragen wir aus dem Budget des VKV Wuppertal 50 Euro für Portokosten, Versandmaterial, Kopier- und Druckkosten. Danke im Voraus. Gibt es dazu irgendwer, der was sagen will dazu? Ich hätte gerne die Höhe des Budgets des VKV, die aktuelle. Kann ich dir morgen rüberbringen, rübermelden. Ist aber noch genügend Budget da. Okay, dann würde ich sagen, wir stimmen den ab. Keine Ahnung. Helder? Nur ein kurzer Riss mit dabei. Und zwar, Wuppertal hat das inzwischen schon für sich gemanagt, wie sie jetzt mit den Unterstützerunterschriften vorgehen. Und zwar haben sie tatsächlich einen Verantwortlichen benannt, der sie sammelt, der auch vor Ort die einbringt und dann die auch entweder, also die außerhalb zu uns in die LGS schickt, beziehungsweise die für die schon bestätigten Unterschriften direkt an den Bund geschickt werden. Das machen die in Wuppertal genauso wie auch in Dortmund, da passiert das auch schon. Ich kann auch nur werben, da nochmal genau das so zu machen, wie wir es auch in unserer Mail auch schon eingetragen haben. Wäre ganz gut, wenn sich da immer jemand in jedem Kreis da auch jemand findet, der sich da für den Hut aufsetzt. Ja, besser noch genau in jedem Ort. Weil manche Kreise haben ja x Kommunen. Okay, ich würde sagen, da können wir den abstimmen. Ich bin dafür. Helder? Dafür. Masch? Dafür. Michelle? Dafür. Bernd? Ich stehe schon drin. Ich weiß. Bernd ist auch dafür. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten. Ah, genau. Das ist die Bewerbung für die Ausschreibung Drogen- und Suchtpolitik. Der Antragsteller ist Basti? Ja? Darf ich nochmal zu dem zum letzten Antrag zurückspringen, gedanklich? Ja. Die Unterschriften müssen bis Ende Februar nach Berlin geschickt worden sein, damit sie Anfang März da eingereicht werden können, spätestens. Der Beschluss gilt jetzt aber nur für 6 Monate. Was ist, wenn zum Ende der Sammelzeit, sprich nach 6 Monaten, sprich im Ende Januar oder Anfang Februar nächsten Jahres, die noch Portokosten brauchen. Können wir die Gültigkeitsdauer auf 8 Monate oder 12 Monate heben? Sollen sie einfach nochmal beantragen? Wo ist das Problem? Haben die selber die Gültigkeitsdauer beantragt oder ist das nur nach Schablone so eingetragen worden, nach Standard? Nach Schablone. Ist doch aber nochmal, erstens, du weißt gar nicht, wofür die das brauchen. Vielleicht brauchen sie das jetzt auch für Druckerschwärze und Kopierpapier und weiß der Däubel was. Und dann ist es überhaupt kein Problem, in 5 Monaten oder in 6 Monaten dann nochmal 50 Euro zu beantragen. Also dafür brauchen wir auch nicht zu verlängern. Es wäre ja dumm, wenn die bis Januar 30 Euro ausgegeben hätten und mit 20 Euro weiteren Euro klarkämen, die das Budget hergäbe und die dann neu beantragen müssten. Und wir wieder beschließen und deshalb die Frage. Formelle Frage, können wir die Gültigkeitsdauer auch anders definieren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber eigentlich können wir das doch machen, oder? Lasst uns das doch einfach tun, das macht doch Sinn. Im Normalfall, ja. Ja, genau. Wäre es für 12 Monate? Alle. Richtig? Ja. Ja. Okay. Ja. Dann einstimmig ist genau. Jetzt steht schon drin, 12 Monate Abschluss. Danke für den Einwand. Nein, das war nicht einstimmig. Was ist denn hier los, ey? Warum? Du hast nicht deutlich genug Nein gesagt. Man konnte das auch falsch verstehen. Der Basti okay. Hat das wahrscheinlich so nicht gehört, dein Nö. Ich bin sowieso überstimmt, also von daher ist eh egal. Okay, nicht einstimmig. Angenommen. Okay, wir kommen zum nächsten Ticket. 286077, das ist die Bewerbung auf die Ausschreibung Drogen- und Suchtpolitik. Da haben wir ja schon drüber geredet und das muss aber jetzt transparent gemacht werden. Das war ein Fehler meinerseits, dass ich das in den nicht öffentlichen Teil geschoben habe. Das war keine Absicht. Ich entschuldige mich dafür. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Dem ist nicht so. Dann würde ich die Bewerbung auf die Ausschreibung Drogen- und Suchtpolitik, der Antragsteller ist bestenfalls, gerne abstimmen. Wer ist dafür, dass bestenfalls Drogen- und Suchtpolitikbeauftragter des Landesverbandes NRW der Piratenpartei wird? Ich bin dafür. Helder? Ja. Masch? Dafür. Michel? Jo. Bernd? Ist der bestenfalls da? Ah ja, ja, dann bin ich auch dafür. Ich danke euch. Bernd, ganz kurzer Einwand noch. Wir haben am Samstag ein Date, das weißt du. Ja, ja, ich weiß. Können wir gleich mal 12 Uhr Rudolfplatz. Was, 12 Uhr? Ist viel zu früh. Ja, du kannst auch um 13 Uhr oder 14 Uhr kommen, ist egal. Ist hier eine Arbeitssitzung. Danke. Okay. Dann nächster Antrag, Finanzantrag 291664, Fest ohne Grenzen, Fest gegen Rechts Krefeld. Ist die Antragstellerin da? Ah, ich sehe sie. Einmal bitte sprechen, Raum. Entstummen, Sandra. Namen zusammen und Entschuldigung. Ja, ist wie jedes Jahr Fest ohne Grenzen in Krefeld und ich würde das gerne mit mehreren Piraten wuppen. Ich könnte auch ein bisschen mehr Unterstützung gebrauchen, so aus dem Umkreis rum, weil Duisburg wird nur mit 2 Leuten kommen. Vielleicht kann ich noch einen Piraten dazu bekommen aus Neuss. Ja, ist ein bisschen knapp und ein bisschen eng und ich hätte gerne 400 Euro dafür, die ich wahrscheinlich nicht ganz ausgeben werde, aber bevor ich wieder einen neuen Antrag stellen muss, sind das 400 Euro. Die sind also festgebunden an dieses Fest. Eine Frage an Helder. Geht das klar mit der Popcornmaschine? Die Popcornmaschine ist reserviert. Die hast du quasi. Die wird auch hier rübergebracht dann. Das ist sehr, sehr schön. Okay, gibt es irgendwelche Einwände, Wortmeldungen? Marco ist im Sprechenraum. Ja, wenn wir Werbung machen für den Termin und dass die Krefelder noch Hilfe brauchen, dann sollten wir den Termin da noch eintragen. Kann ich gleich dann ins Pad eintragen? Ist das in Ordnung? Die Termine, die oben stehen, genau. Ich glaube, du kannst selber nicht schreiben, aber post es in den Pet-Chat, ich übertrage es dann. Das ist der 2.9. Okay. Zeit, Ort. Reiche ich nach, auf jeden Fall in Krefeld. Okay, gibt es sonst irgendwelche Wortmeldungen dazu? Frage an Bernd, Budget reicht aus? Ja, das ist nicht das Problem. Ich frage mich, wofür die 400 genau sind. Also Infostand ist mir ein bisschen zu wenig. Ich muss eventuell Flyer drucken lassen. Ich muss irgendwo Flyer vielleicht bestellen, wenn noch welche da sind, schicken lassen. Ich habe neueste Flyer aus Berlin bekommen, Europawahl. Da steht auch ein bisschen was drin über Migration und Immigration. Wir haben noch einen alten, der bearbeitet werden muss. Da muss ich mich noch mit jemandem absprechen. Aus der Piratenpartei und ja, da gibt's einiges zu tun und vorzufinanzieren. Ich habe nicht das Geld dazu, irgendetwas vorzufinanzieren. Nee, das war auch gar nicht die Frage. Wenn du Flyer drucken lässt, sind die dann speziell für den Zweck, also für dieses Fest gegen Rechts, oder sind das allgemeine Flyer, die du möglicherweise auch nochmal für andere Gelegenheiten verwenden kannst? Die sollen für alle dann in NRW gelten. Also ich muss da noch einiges tun. Ich habe ja auch noch ein bisschen was Zeit, aber das ist alles in der Mache. Na gut, ich glaube auch, wenn man 200.000 Flyer, dann kostet das 40 oder 50 Euro. Es ist halt recht hoch angesetzt. Und ich denke dann auch nicht, dass, wenn es um das Flyer bestellen geht, diese 400 Euro verbrauchen. Nein, es wird ja auch noch Material fürs Popcorn. Vielleicht brauche ich noch Schlangenluftballons. Ich habe ja gesagt, ich werde es nicht ganz brauchen. Aber bevor ich nachbeantragen muss, ist das etwas höher. Ich kann auch auf 300 Euro runtergehen. Aber aus meinem Portemonnaie kann ich leider nichts vorstrecken. Okay, noch irgendwelche Fragen dazu? Eine kleine Anmerkung noch mit dabei. Okay, bleib mal da. Ich kann auch nur werben, jetzt hier auch noch zuzustimmen. Ich weiß, dass Krefeld in jüngster Vergangenheit nicht viel machen konnte. Deswegen sind die wahrscheinlich auch jetzt, was Werbematerial angeht, nicht unbedingt best ausgestattet. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt für dieses Fest, das ist ja quasi wie ein Neustart in Krefeld, es ist ja quasi wie ein Neustart zu sehen. Ich glaube, da muss auch mal noch komplett nochmal ausgestattet werden. Ich denke mal, was hier Kugelschreiber, Feuerzeuge, Buttons an sich angeht, ich glaube, solche Sachen sind alle gar nicht mehr da oder sind irgendwo zumindest verschollen gegangen. Ich weiß auch, dass einige vor Ort da auch nicht mehr, also kaum noch was auf der Straße machen können. Und ich glaube, so ein Fest ohne Grenzen, der ist also auch wirklich sehr, sehr stark besucht. Ich kenne die auch aus den Vorjahren in Krefeld. Ist auch mal eine Sache, die man da auch mal sehr, sehr stark unterstützen kann. Ich weiß nicht, Sandra, ich glaube, beim 1. Mai wart ihr da auch gewesen. Bei 1. Mai habe ich ja direkt in Hause mal anderes zu tun. Dann kann ich leider nicht nach Krefeld kommen. Aber ich glaube, da seid ihr auch immer vertreten. Kann das sein? Dieses Jahr leider nicht, weil da was mit E-Mail-Adressen verkehrt gelaufen ist. Ich war dann 2 Tage zu spät und habe keinen Platz mehr bekommen. Aber für nächstes Jahr bin ich schon vorgemerkt und die haben jetzt alle gültigen E-Mail-Adressen von mir. Ja, sehr gut. Also ich sage, ich kann da nur werben, da auch viel zu viel aus. Auch in der vollen Höhe der 400 Euro. Ich kann mir vorstellen, dass sie tatsächlich auch gebraucht werden. Also gerade um Krefeld wieder attraktiv zu machen für Piratenthemen. Mir fehlen zum Beispiel Buttons. Die müsste ich bestellen. Kugelschreiber habe ich noch, glaube, für 170 Sandra, entschuldige, Stück. Entschuldige, ich glaube, der Bernd ist jetzt ausreichend über die Verwendungszwecke informiert. Ja. Okay, dann wollen wir abstimmen, richtig? Oder Bernd noch nachfragen? Nein, sonst will ich was sagen, kein Problem. Okay, dann ich fange an, ich bin dafür. Helda? Dafür. Marsch? Dafür. Michel? Dafür. Bernd? Guter Zweck, gute Veranstaltung, selbstverständlich dafür. Dann ist der Antrag angenommen. Danke und tschüss. Tschüss. Tschüss. Nächster Finanzantrag. 291688. Finanzantrag Wahlkampfmaterial für die EU-Wahl. Ist der Antragsteller da? Ich habe eine Frage. Wenn man sich die Dinger bestätigen lässt, beglaubigen lässt, geht das nur für die aus der Heimatstadt oder für alle, die man gesammelt hat? Du musst, wenn du von dem Ort, wo der herkommt, der Unterschriftengeber, der Wohnsitz muss den bestätigen. Wenn der aus Köln kommt, muss das Kölner Rathaus das bestätigen. Wenn du in Dortmund einen Kölner sammelst, musst du da das Formular nach Köln schicken und dann muss das da bestätigt werden. Habe ich da nicht verstanden? Kümmert ihr euch darum, die ich hier in der Stadt nicht bestätigen lassen kann? Also der Basti hat das eben zwar gesagt, dass du die da hinschicken musst, aber musst du nicht. Du kannst sie dann zur Landesgeschäftsstelle NRW schicken. Und wir machen den weiteren Ablauf. Gut, das wollte ich wissen. Ich schicke die rechtzeitig genug los. Ich habe auch gehört, es soll eine kleine Aufwandsentschädigung dafür geben. Was für eine Aufwandsentschädigung? Irgendwer meinte das, meinte ich so. Da haben wir bis jetzt nichts für vorgesehen, nein. Beziehungsweise, dass man die losschicken kann mit dem Porto oder so, dafür dachte ich. Weil ich habe absolut kein Geld. Ich bin Taschengeldempfänger. Dann sollten wir diese Fragestellung nochmal besprechen und einen entsprechenden Beschluss machen oder nicht. Im Moment ist ein solcher Beschluss nicht vorhanden. Allerdings, wenn das für die Piratenpartei bzw. für den Landesverband ist, mag es sein, dass du selbstständig, da sollte der Bernd jetzt eine Antwort darauf geben, deinen entstandenen Aufwand geltend machen kannst. Bernd? Ich habe eine Tante in Berlin telefoniert und die meint, die habe ich darum gebeten, dass sie mir ein paar Flyer und Unterstützungsformulare schickt. Ich habe ein paar Formulare gekriegt, ca. 20, aber ich habe jetzt schon mehr gesammelt, als ich da gekriegt habe. Das musste ich vom eigenen Geld bezahlen und ich stehe da also wirklich nur mit dem Piratenkochbuch und was anderes habe ich gar nicht. Ich würde so gern ein, zwei Flyer haben, wenn ich die Leute anspreche. Im Moment zeige ich mich dann nur jeden Tag, dass ich noch da bin und warte so ein bisschen, dass die Leute von selbst kommen. Oder ich mache in drei, vier Tagen mal einen Fischzug mit einer Mappe und spreche die Leute wieder an. Ich weiß noch nicht, wie ich da weiter vorgehe. Wie viele Flyer, also ich kann dir die Flyer schicken, das ist das Ding nicht. Dann schickst du mir auf meine private E-Mail-Adresse deine Adresse und dann schicke ich dir eine Handvoll Flyer, wie viele du auch immer brauchst. Es werden ja keine 1000 Stück sein. Und ich kann dir auch das Unterstützerformular ausdrucken ein paar Mal, dass du es da weiter verteilen kannst. Dann kriegst du einen großen Umschlag. Da soll es nicht dran liegen. Schickst du mir deine Adresse dann privat auf meine private E-Mail-Adresse? Hallo? Ja, sofort. Ich trage das gerade im Speak ein. Gut, aber die Ursprungsfrage ist ja eine andere gewesen. Ach, das ging jetzt um, ja, da muss er doch theoretisch einen Finanzantrag stellen, oder? Oder können wir da ein Budget für frei machen, für so Porto? Das weiß ich jetzt nicht, Bernd. Also, er könnte auch direkt einen Antrag auf Aufwandserstattung stellen. Das wäre nicht das Problem. Wo wohnst du denn, Han Solo 1? Ihr müsst entschuldigen, ich habe die Einfinger-Tipp-Methode und jedes Mal, wenn ich dann auf die Speak-Taste drücke, dann zeigt er das Pluszeichen. Ja, nochmal, wo wohnst du denn? Habe ich gerade an Freibasti geschickt. Er hat es gerade in den Chat reingepostet. Mir auch, okay. Okay, ja, aber, pass mal auf, so funktioniert das aber alles nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass du auch in Hamburg Unterschriften sammelst, jetzt unabhängig davon, ob die nach Köln, Dortmund oder wohin auch immer geschickt werden müssen, würde ich dich bitten, dich einfach mal mit deinem Landesverband in Hamburg in Verbindung zu setzen. Die sind normalerweise für die Einzelmitglieder in den Landesverbänden selber zuständig für Unterschriftensammelaktionen, für entsprechenden auch Aufwandsersatz für Unterschriftensammelaktionen, auch für Kosten, wenn irgendwas verschickt werden muss, etc. und so weiter. Dazu haben wir ja Landesverbände und dazu haben wir halt auch in jedem Landesverband Ansprechpartner. Üblicherweise machen das Kreisverbände vor Ort, die sich dann eben auch um die Aufwendungen, Aufwandsersatz oder insgesamt um die Organisation der Unterschriftensammlungen kümmern. Also von daher bitte mal in Hamburg nachfragen, dich mit denen absprechen, und viel einfacher, ja, noch viel einfacher und auch wesentlich kostengünstiger für dich ist das, wenn du den ganzen Rammel in der Landesgeschäftsstelle in Hamburg abgibst, ja, also alle gesammelten Unterschriftsformulare in Hamburg abgibst und die kümmern sich dann um das weitere Vorgehen. Das heißt, die schicken das zur Not an weitere Landesverbände oder aber auch an die Meldebehörden in Hamburg. Ich habe noch eine Frage. Hat irgendwer von euch die Macht, mir ein G in Schwerbehindertenausweis zu zaubern? Weil dann könnte ich praktisch mal nach Meldorf oder nach Itzehoe mit dem Bus, dann müsste ich nicht treppen, wenn ich das vorhabe. Ja, und könnte da dann mal einen Tag sammeln. Ja, das ist jetzt aber leider, glaube ich, also wenn irgendwer sowas kann, sollte er sich vielleicht bei Hans Solo melden. Ansonsten ist das gerade der falsche Antrag dafür. Melde dich bei deiner entsprechend zuständigen Behörde, stell den entsprechenden Antrag und die werden sich dann mit deinen vielleicht vorhandenen Vorgänger, also Ärzten aus der Vergangenheit, auseinandersetzen und deine Angaben zu prüfen und dann wird das was oder nicht. Wir können da leider nicht helfen. Genau. So, okay. Das war's, was ich hatte. Tschüss. Tschüss und danke. So, dann wieder zum Antrag 291688. Der Antragsteller oder seine Unterstützer, sind die zugegen? Nein? Ah doch, sicher, Daniel Jäger, okay. Einmal Sprechenraum. Hallo, ja, ich weiß nicht, soll ich noch irgendwas... Daniel, du bist total leise. Man hört nur ganz stumpfes Brummen. Ich habe leider ein ziemlich mieses Headset im Moment nur. Dann musst du etwas brüllen. Okay, bin ich so besser zu verstehen? Nein. Dann kram ich mal kurz ein anderes Headset raus. Ich schlage vor, wir behandeln erstmal den nächsten Antrag und springen zurück, falls der Daniel mit einem anderen Headset besser zu verstehen ist. Genau, machen wir auch. Nächster Finanzantrag, 291438, Finanzantrag CSD Köln. Ist die Antragstellerin da? Anwesend. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Okay, stellst du deinen Antrag vielleicht gerade vor? Ja, vom 6. bis 8. Juli war CSD in Köln. Wie immer 3 Tage zum Abschluss Parade. Wir hatten einen neuen Besucherrekord, 1,2 Millionen Besucher zum CSD. Natürlich waren wir Piraten wieder mittendrin dabei und haben auch leider Ausgaben gehabt. Und eine der Rechnungen bitten wir um Unterstützung, nämlich die vom P-Shop. Alles andere tragen wir selber. Die Rechnung über 601,95 Euro habe ich euch mit dem Antrag eingereicht. Wir haben da Werbematerial und Infomaterial beim P-Shop bestellt. Wie gesagt, es gab auch einige andere Ausgaben wie Standgebühr, Strom, Reparatur unserer Bötchen, die Masten mussten neu gesetzt werden und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Aber die tragen wir selbst. Gibt es dazu ihr will irgendwas sagen dazu? Ja, guck doch mal in den Chat. Das gibt's doch gar nicht heute. Mann, Entschuldigung, Bernd, erste Wortmeldung. Ja, vielen Dank. Manuela, also CSD wie immer eine der tatsächlich noch der letzten übrig gebliebenen Veranstaltungen, die richtig Massen zieht und wo es sich auch lohnt, tatsächlich auch vertreten zu sein. Wir haben das, glaube ich, die Jahre auch immer wieder unterstützt. Weißt du noch, mit welchen Summen? Das war so in dem Bereich. Also letztes Jahr hatten wir ein bisschen weniger vom P-Shop, aber ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Und ich kann natürlich hinweisen auf die überregionale Bedeutung, gerade vom CSD Köln. Wir haben übrigens auch schon fleißig Unterschriften gesammelt. Die sind alle schon raus an die diversen Landesverbände, beziehungsweise was aus Köln war, auch direkt an Köln, an das Wahlamt dort. Masch. Ja, danke, Basti. Ich stelle kurz vor meiner Wortmeldung mal fest, dass das Antragsdatum 17.08.2018 lautet. Ich vermute, das ist falsch. Das bringt mich trotzdem aber zu dem Schluss, dass der Antrag nach Vorkommnis gestellt wurde. Eine Sache, die wir eigentlich nie so handhaben. Und du sagtest eben, die bisherigen Unterstützungsfinanzleistungshöhen waren in ähnlicher Größenordnung, also 600 Euro zum Beispiel. Mich würde interessieren, was die Gesamtkosten gewesen sind. Das habt ihr ja sicherlich im KV Köln auch offen und transparent behandelt und beschlossen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie weit ihr euch finanziell aus dem Fenster gehängt habt und wie weit wir da unterstützen sollten. Also die Gesamtkosten lagen so um die 750 Euro. Und in den vergangenen Jahren, es war schwankend, weil wir auch unterschiedliche Aktionen hatten. Es war so irgendwo zwischen, also was wir an Unterstützung bekommen haben, war so irgendwo zwischen 500 und 1000. Wir hatten auch mal LKW gemietet, das fällt aber seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr an, weil wir mit einer Fußgruppe gehen. Danke dir. Okay, ihr habt gerade gesagt, von wegen, das wäre die Jahre sonst auch immer so gemacht worden. Sonst hätte ich gefragt, warum der KV Köln da nicht höher beteiligt worden ist. Aber okay. Ja, wenn in den Vorjahren die Gesamtkosten höher waren als jetzt, aus Gründen, die Larian ja gerade gesagt hat, ist es ja ein anderes Verhältnis, als es in diesem Jahr beantragt wurde. Ich habe noch eine Frage. Angenommen, jemand wird beim Unterschriftensammeln zusammengeschlagen. Han Solo, wir sind mitten in einem anderen Antrag. Wartest du bitte? An Bernd die Frage. Wir haben ja da so einen wunderbaren Budgetbestandteil, der für überregional wirksame Veranstaltungen von Kreisverbänden ist. Ist da noch Budget vorhanden? Du fragst mich Sachen. Wir haben, glaube ich, für derlei Sachen in diesem Jahr überhaupt noch nichts angetastet, wenn mich nicht alles täuscht. Du meinst das solidarische Werbemittelbudget, ja? Ja, das gibt es in der Form nicht mehr. Was früher so hieß, genau. Da haben wir in diesem Jahr überhaupt noch nichts gemacht. Von daher, wir haben allerdings budgettechnisch für keinerlei Veranstaltung irgendwas eingestellt. Das muss ich auch dazu sagen. Ach so, ich sollte noch dazu sagen, wir konnten nicht vorher beantragen, weil die Preise im P-Shop nicht klar waren. Der ist ja jetzt wieder an den Start gegangen nach erheblichen Änderungen im System. Und normalerweise wäre das, was wir jetzt gekauft haben, nach den alten Preisen im alten P-Shop 720 Euro gewesen. Uns wurde aber vorher von Gordon schon gesagt, es wird billiger. Nur ohne Rechnung konnte man natürlich nicht sagen, wie viel es wird. Und deshalb auch keinen Antrag stellen. Manuela, ja, du kannst immer ein Budget beantragen. Also auch ohne, dass du die genauen Kosten weißt, sondern dass du sagst, du beantragst, keine Ahnung, weil es 600 Euro oder 700 Euro oder sonst was. Das ist doch üblich. Wie gesagt, wir hatten überhaupt keine Vorstellung, wie viel es genau wird. Nur, dass es nicht über 720 wird. Ich meine, also wir hätten... Ich meine, wir hätten die Jahre 500 Euro beigegeben für den CSD. Das kann letztes Jahr um den Dreh rum gewesen sein. Ja, vorletztes Jahr. Also ich weiß, mit dem Boot seinerzeit war es wesentlich mehr. Aber es kann um den Dreh rum gewesen sein. Ja, ich sag jetzt mal ganz offen, dass ich nachlaufende Anträge in der jetzigen Form, auch wenn du sie aus eurer Sicht begründet hast, der Bernd hat gesagt, da kann man trotzdem vorher schon was beantragen, als auf Schätzbasis. Ich finde das recht unglücklich und ich finde auch das Verhältnis von 601 zu circa Gesamtkosten 750 schwierig, insbesondere weil in den letzten Jahren das Verhältnis ein anderes war. Also das ist jetzt eine ziemliche Überraschung. Noch irgendwelche Wortmeldungen? Ja, bitte, Michelle. Ja, Michelle. Ja, das mit dem nachlaufenden Antrag ist unglücklich. Klar, man hätte vorher einfach einen Antrag stellen können, vor allen Dingen, wenn klar war, dass die Kosten nicht über Summe X liegen. Nichtsdestotrotz ist der CSD in Köln keine Spaßveranstaltung der Kölner Piraten, sondern ein weit überregionales Ereignis. Das wäre ungefähr so, als wenn wir sagen würden, okay, die Kölner Piraten haben nun mal die Gamescom, also haben sie das Pech und müssen dafür auch die Kosten tragen. Und deswegen bin ich durchaus dafür, auch einen entsprechend hohen Betrag zu finanzieren, auch wenn das Verhältnis dieses Jahr vielleicht anders sein mag als in den letzten Jahren, dann war es halt in den anderen, also in den letzten Jahren einfach zu niedrig. Denn nur weil eine Veranstaltung zufällig in einer Stadt stattfindet, kann der KV da nicht extra für belastet werden, auch wenn es so großer ist wie der Kölner. Bernd? Ja, ich gehe da im Wesentlichen, oder ich gehe mit sowohl mit Masch als auch mit Michelle mit. Der CSD Köln hat sicherlich auch weitaus überregionale Bedeutung. Das ist völlig unstrittig. Und ja, du hast auch recht mit der Aussage, wenn du halt das Pech hast, ja, oder das Glück hast, wie man es auch sehen will, in einer Stadt mit mehreren solcher epochalen Ereignisse jährlich zu leben. Dann solltest du dafür nicht extra zur Kasse gebeten werden. Ja, kann ich auch mitgehen. In der Tat habe ich ein wenig das Problem bei dem Verhältnis. Und da bei dem Punkt bin ich dann tatsächlich schon wieder bei Masch. Das heißt also, wenn die Gesamtausgaben bei ungefähr 750 Euro waren, zahlen wir 600. Ja, da hätte ich mir zum Beispiel auch ein etwas, sag mal, paritätischeres Verhältnis wünschen mögen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Sage. Letztes Jahr betrug der Zuschuss 800 Euro, in 2016 gar nichts und in 2015 waren es 1400 Euro. Das war da die Sache mit dem LKW. Masch? Ja, Michels Aussagen sind zweifelsohne völlig richtig. Und wenn ich eben meiner Überraschung Ausdruck gegeben habe, sollte das nicht heißen, dass ich den Antrag jetzt ablehnen wollte oder scheiße finde oder ähnliches. Nichtsdestotrotz muss es möglich sein, zu sagen, dass so ein Antrag besser laufen könnte. Das wollte ich damit zum Ausdruck gebracht haben. Und wenn die Larian jetzt die vorherigen Beteiligungshöhen nennt, dann scheinen mir die 601 Euro ja fast schon ein Sparpreis. Okay, dann stimme ich den Antrag jetzt ab, wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Ich bin dafür. Helder? Dafür. Masch? Dafür. Michelle? Jo. Bernd? ja, mit der eindringlichen Bitte, beim nächsten Mal das Ganze, sagen wir mal, nicht so unglücklich zu gestalten. Aber dafür. Okay, damit ist sein Antrag angenommen mit dem eben genannten Verweis. Ich danke euch ganz herzlich und ich verspreche, nächstes Jahr werden wir früher, also vorher, den Antrag stellen. Okay, danke. Nein, Manuela, danke für deinen Einsatz. Danke, dass ihr auf dem CSD vertreten wart und danke, dass ihr für die Piraten dort was gerissen habt. So rum muss es gehen. Okay. Oha, der Bernd. Guter Bernd. Wir kommen zurück zu 291688 und Daniel Jäger hat noch eine Chance im Sprechenraum. Er ist gar nicht da. Wollen wir ihn jetzt schieben oder wollen wir ihn so behandeln? Gibt es einen Mitträger des Antrages, der da ist? Offenbar nicht. Soll ich ihn trotzdem vorlesen? Ich lese ihn vor. Antrag. Der Landesvorstand beschließt, ein Budget aus dem VKV Oberhausen-Konto in Höhe von 1.000 Euro für die Bestellung von Wahlkampfmaterial und Streumittel für die EU-Wahl 2019. Ja, okay. Wir, die Piraten Oberhausen, beantragen für Wahlkampfmaterial und Streumittel 2019 die Bereitstellung eines Budgets aus dem VKV in Höhe von 1.000 Euro. Das freie Budget des VKV Oberhausen betrug 2.561,64 Euro. Dies ermöglicht eine kurzfristige Bestellung von Materialien, ohne jedes Mal den Landesvorstand mit Einzelanträgen in Anspruch nehmen zu müssen. Der Antragsteller und die Unterstützer sind aus dem VKV Oberhausen. So ist der Antrag. WM. Bitte? WM im Chat. Ja, WM im Chat. Oh Mann, das gibt's heute gar nicht. Bernd? Ich kann nicht chatten, ich habe Essen in der Hand. Bernd war zuerst. Mach das mal. Ist auch eine Entschuldigung. Ja, danke. Also, ja, ich würde den schieben wollen, wenn kein Antragsteller oder Unterstützer des Antragstellers da ist, würde ich den ansonsten ablehnen wollen, aus verschiedenen Gründen. Deswegen wäre mir das Schieben lieber. Ich finde die 1.000 Euro viel, wenngleich die begründet werden. Allein die Begründung überzeugt mich so nicht ganz. Aber ich würde ihn allein auch deswegen schieben oder finde ihn allein auch deswegen fragwürdig, weil bezüglich des EU-Wahlkampfes überhaupt noch gar nichts in Planung ist oder abgestimmt oder abgesprochen wurde, nach meinen Informationen. So ein Budget mal eben auf Vorrat sich genehmigen zu lassen oder zu holen, finde ich dann auch nicht den richtigen Weg. Von da aus würde ich dann tatsächlich erstmal warten, bis wir da erstmal eine Linie haben und dann geht's weiter. Dem stimme ich zu, aber Masch ist zuerst dran. Ja, ich bin völlig gegenteiliger Auffassung und kann das auch gerne begründen. Ich finde es fantastisch, dass am 18. Juli 2018, also circa 10 Monate vor dem Wahlvorkommnis, Menschen eines Kreisverbandes sich zusammengesetzt haben, eine Entscheidung getroffen haben, sich über ein Budget in der Höhe Gedanken gemacht haben. Ich denke, die wissen auch, dass ihr Budget das hergibt. Dass die vorhaben, etwas zu tun, das ist eine fantastische Sache. Die wollen für uns auf die Straße gehen, mit welchen Wahlkampfmitteln auch immer, ob die vorgegeben sein werden, ob die angeleitet oder wie soll ich sagen, ob die selbst was machen, ist für mich im Moment völlig Wumpe. Ich finde das klasse, dass die sich auch auf Vorrat dieses Budget dafür reservieren, weil das zeigt, dass die jetzt schon darüber nachdenken, was und wie sie es tun. Das ist toll, das kann man nur befürworten. Herzlichen Dank dafür, lieber VKV Oberhausen. Michel? Also das, was Masch sagt, zuzüglich, ich bin absoluter Gegner dieses Bevormundungsgedöns, das wisst ihr alle. Die haben das Budget, die wollen das ausgeben für politische Arbeit. Die haben sich zusammengesetzt, haben gesagt, wir nehmen jetzt mal von unseren 2.500 Euro, nehmen wir mal 1.000 Euro, machen damit Dinge. Wer sind wir, denen zu sagen, ihr dürft das nicht? Selbst wenn die ihr komplettes Budget auf den Kopf hauen wollten, das ist deren Budget und die können damit machen, was sie wollen. Okay, gibt es da irgendwelche Wortmeldungen? Ja, bitte. Bernd? Ich weiß nicht, sind gerade Vorstandswahlen oder was? Der Bernd muss das jetzt sagen. Der Schatzmeister, der muss jetzt verteidigen, dass er auf dem Geld sitzt. Völlig verständlich. Michel. Die können nicht damit machen, was sie wollen. Das ist der große Irrtum, dem du schon längere Zeit unterliegst. Nein, die haben ein Budget und dieses Budget ist unter bestimmten Voraussetzungen können die das investieren. Aber nicht, die können damit aber nicht machen, was sie wollen. Konnten sie noch nie. Doch, solange sie politische Arbeit damit machen, können sie machen, was sie wollen. Ja, politische Arbeit. So, und selbst dann müssen wir noch drüber diskutieren, welche Form diese politische Arbeit ist. Aber das möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht machen. wenn jeder Kreisverband oder jeder VKV seinen eigenen Europawahlkampf macht. So, und das Letzte, was ich gerade von Seiten der Kandidaten gehört habe, ist, dass man doch bitte an einem Strang dieses Mal zieht und eben nicht jeder seine Suppe da rumkocht, ja. Wenn also jeder VKV mit Mini-Beträgen seinen eigenen Europawahlkampf macht, ja, dann kriegst du keinen Impact, dann kriegst du keine Stoßrichtung, und dann wirst du dann verpufft die Kohle auch eben mal so. Und das ist weder in unserem Sinne noch im Sinne des VKVs oder des KVs vor Ort. Wir haben Leute im Sprechenraum. Dennis im Sprechenraum, ja. Hört man mich? Ja. Nein. Okay, also wir hatten tatsächlich im April 2015 gab es vom KV Oberhausen einen ähnlich lautenden Antrag. Es waren 1.337 Euro, die damals beantragt wurden, meine ich. Warum diese beantragt wurden, also was der Auslöser gewesen sein könnte, Spekulation. Aber auch den haben wir tatsächlich damals abgelehnt, unter der Prämisse, beziehungsweise nicht abgelehnt, den haben wir zur Korrektur quasi zurückgeschickt. Es war nämlich so, dass eben einfach pauschal 1.337 Euro Wahlkampf bzw. Erneuerung des VKV und dass wir nicht eine Rechnung, also nicht für jede Komponente, die gekauft wurde, eine Rechnung verlangt haben, sondern ungefähr ein grobes Konzept, was soll dahinter stehen, wofür soll das Geld verwendet werden. Diese Prämisse, den haben wir seinerzeit, auch in meiner Vorstandszeit sehr häufig, und es gab immer wieder etwas Stress deswegen, immer wieder zur Voraussetzung gemacht, um dieses Geld zu bewilligen. Natürlich können die VKVs ihr Geld für politische Arbeit verwenden, aber wir hatten es in der Vergangenheit sehr häufig, dass VKVs das Geld für Freifunkrouter ausgegeben haben, was tatsächlich nicht sein darf, also tatsächlich nicht sein darf. Und dass häufig das Geld eben beantragt wurde, aber ohne großes Konzept dahinter dann einfach beantragt wurde und natürlich dann auch ausgezahlt wurde. Es geht nicht darum, den Daumen da drauf zu haben, sondern irgendwie einschätzen zu können, okay, was macht der VKV mit dieser Kohle? Also soll davon ein Pavillon gekauft werden und so weiter und so fort. Also dass irgendwie was dahinter steht. Da geht es gar nicht darum, das auf Pfennig und Kreuz zu berechnen und darzulegen und eine schöne Bilanz zu machen. Sondern einfach, okay, Folgendes haben wir uns mit unserem Budget gedacht. Folgendes wollen wir machen. Und mir ist jetzt tatsächlich egal, wie jetzt der Wahlkampf da jetzt ausgestaltet werden soll und so weiter und so fort. Darum geht das jetzt überhaupt gar nicht, meine ich. Sondern es geht einfach darum, dass dieselben Standards eben angelegt werden wie bei jedem anderen VKV-Finanzantrag, den wir in der Vergangenheit eben hatten. Okay, danke dafür. Bernd, willst du direkt dazu was sagen? Sonst ist Sammy zuerst dran. Nee, mach mal Sammy zuerst. Sammy zuerst. Ja, danke. Ich habe mit dieser Diskussion ein kleines Problem. Ich, wie ihr alle wisst, bin ich ja eine von drei Leuten aus einem immer noch funktionierenden VKV. Ich käme, glaube ich, nicht auf die Idee, Gelder des VKV zu beantragen, um damit meinen, und ich meine dann in diesem Fall tatsächlich den Europawahlkampf, meinen Europawahlkampf zu finanzieren, weil ich denke, das ist eine Sache, die wir über die Landesvorstände, die Schatzmeister und den Bundesvorstand gemeinsam machen, damit auch gemeinsam Gelder verplant werden können und die auch vernünftig eingesetzt werden. Also ich bin schon der Meinung, dass wir speziell, was den Europawahlkampf betrifft, sehr deutlich an einem Strang ziehen müssen, sonst können wir es nämlich gleich lassen. Michelle, oder wenn er erst war Bernd jetzt dran, erst Bernd. Ja, zu Roni, ihr habt völlig recht. Ich erinnere mich auch jetzt wieder an den Fall. Wir hatten tatsächlich längere Zeit Probleme und er hat völlig recht. Der Antrag hat auch hier keine weitere genauere Ausgestaltung, sondern will ein Pauschalbudget genehmigt oder beschlossen haben. Und da gibt es eigentlich dann auch nicht mehr so viel zu sagen. Alles völlig richtig. Jetzt Michelle. Ja, alles völlig falsch. Aber es ist halt, das sind halt unsere gegensätzlichen Meinungen. Wenn es einen Hinweis darauf geben sollte, dass die Leute sich keine Freifunkrouter davon kaufen oder Pizza essen gehen dürfen von dem Geld, dann sollte es ein Merkblatt geben, dass die VKV-Mitglieder rausbekommen oder mitgegeben bekommen und dann können die ja drauf gucken, können sagen, Mist, wir wollten Freifunkrouter kaufen, dürfen wir nicht. Budget ist ja immer, ich gebe irgendwie Geld aus und dann komme ich zum Bernd und sage, Bernd, pass mal auf, du hast ein Budget genehmigt, hier ist die Rechnung, gib mir meine Kohle zurück. Wenn der Bernd dann sagt, Moment, aber Freifunkrouter bezahle ich nicht, zahlt. Also, was politische Arbeit ist, kann ich mir am Ende anhand der Rechnung immer noch angucken. Da muss ich nicht jetzt mich hier hinsetzen und sagen, wir wollen aber ein Konzept haben von jedem einzelnen VKV. Ich finde einfach, dass die Leute vor Ort eine gewisse Hoheit über ihr Geld haben sollten und dass die auch, dass ich am Ende den Leuten vertraue und dass die einschätzen können, was sie mit dem Geld machen und ob das richtig ist oder nicht. Und wenn das wirklich etwas ist, das gegen Gesetze verstößt, das nicht finanziert werden darf, Pizza essen oder Freifunkruder, dann muss man den Leuten sagen, ist ja nett, dass ihr hier 1.000 Euro beantragt habt oder 1.337 Euro beantragt habt, am Ende mit einem Freifunkrouter-Gedöns kommt und sagen wir einfach, nö, das Geld gibt es nicht, sorry, aber das hat auch nichts mit dem VKV zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ihr Sachen kauft, die ihr nicht hättet kaufen dürfen und das müsste euch in Anführungszeichen klar sein. Ne, jeder kann Gesetze lesen und bla bla bla, nicht wissen schützt, nicht verstrafe. Also wenn, dann müsste man den Leuten den Hinweis geben, aber nicht sagen, wir geben euch jetzt kein Budget frei. Marsch. Ja, ich möchte anmerken, ich finde die unterschwellige Unterstellung von Bernd, dass sie ihr eigenes Ding machen und Gott weiß was und nicht gemeinsam an einem Strang ziehen, schade, weil das geht so aus dem Antrag überhaupt nicht hervor. Die haben ein Budget für den Wahlkampf zur EU-19 beantragt. Bernds unterschwellige Unterstellung hat dann Sami dazu gebracht, nochmal deutlich zu machen, dass wir an einem Strang ziehen müssen, was aus dem Antrag also gegenteilig gar nicht herausgeht. Ich finde es schade, dass man den Leuten, die sich jetzt einen Kopf machen, ich habe das eben ausgeführt, jetzt an den Start gehen und, dass man denen solche Sachen, wenn auch nur unterschwellig, unterstellt und B, quasi Steine in den Weg schmeißt. Schließe mich Michels Ausführungen an, insbesondere die Ausführungen, was die Informationsnotwendigkeiten anbetrifft. Also, dass man vielleicht nochmal ein Rundschreiben macht, für was Geld ausgegeben werden kann und für was beispielhaft eben nicht. Bleibe bei meiner Aussage, dass ich es toll finde, dass der VKV Oberhausen da jetzt schon loslegt. Dann eine Nachfrage, bitte. Ja, erst Bernd und dann Nachfrage. Jo, ich beantrage, genau das habe ich kommen sehen, ich beantrage dann auch den Antrag zu schieben, weil eben das jetzt alles in eine Spekulative abgleitet. Da wird von unterschwelligen Unterstellungen gesprochen. Das war selbstverständlich nicht Sinn und Zweck und Hintergrund meiner Aussage. Aber ich denke, dass wenn das tatsächlich nicht weiter begründet werden kann, weil Antragsteller und Unterstützer nicht da sind, dann sollten wir das tatsächlich schieben, bis der Antrag dann eben auch vernünftig begründet und erläutert werden kann. Also da bin ich dran. Ich denke, es geht darum, dann, wenn irgendwo Plakate im P-Shop zur Verfügung stehen, dass Plakate oder Feuerzeuge oder was auch immer für die Europawahl dann bestellt werden können. Das ist aber auch, das vermute ich. Aber im Endeffekt ist es schade, dass Daniel jetzt hier raus ist. Er war eben noch da. Ich wäre auch bereit, ihn zu schieben, auch wenn ich gewillt bin, ihm zuzustimmen. Masch? Ja, genau, was Bernd sagt, wir bewegen uns jetzt im Ungefähren und Spekulativen und aufgrund der Nichtanwesenheit des Antragstellers kann ich mich dem Schiebebeschluss gerne anschließen. So, ich lasse abstimmen, wer ist für Schieben. Ich wollte noch was dazu sagen. Bitte, Sammy. Ja, dann ist für mich eine Frage ganz klar. Da der VKV, egal jetzt welcher, über sein Budget so weit bestimmen kann, dass er alles, was politische Piratenarbeit ist, auch machen kann, dann müsste ich doch bitte wohl auch in der Lage sein, einen Antrag zu stellen über VKV-Gelder für Paderborn, die mir ermöglichen, mir selbst Reisekosten zu erstatten, Flyer für mich machen zu lassen, etc. Ist das so? Das würde ich dann nämlich gerne vorher wissen. Ich nehme erst Dennis dran. Oder will dazu direkt einer was sagen? Also ich kann Samis Frage auch beantworten, wenn ihr mögt. Ja, okay, machen wir so. Ja, Sami, das kannst du. Auch hier, wenn du deinen Finanzantrag darlegst, was du mit den Finanzen anstellen möchtest, natürlich, das ist überhaupt kein Problem, dann kannst du so einen Antrag natürlich gerne stellen. Und wie gesagt, also jetzt habt ihr den Antrag ja geschoben und das ist auch richtig so, vollkommen, weil, wie Basti ja vorhin sagte, es geht jetzt ins Spekulative, er vermutet, dass das dafür ausgegeben werden könnte. Und darum geht es eben, dass der Vorstand, selbst wenn der Antragsteller nicht da ist, nicht vermuten muss, sondern dass das eben im Antrag dargelegt wird. Jetzt hatte Michel auch schon ein paar Punkte gesagt, irgendwann konnte ich ihm da nicht mehr folgen, tut mir leid. Tatsächlich steht das im Parteiengesetz so, beziehungsweise so, in, wie wir es damals ausgelegt haben, was die Finanzierung von Dingen angeht, nämlich, dass das Geld für die Willensbildung der Partei dienlich sein muss, beziehungsweise ausgegeben werden muss. Aber da könnt ihr euch natürlich nochmal informieren, und das ist auch richtig so, und es wäre natürlich toll, wenn ihr so eine Information entweder per E-Mail oder sogar per Post an die Mitglieder rumschicken könntet, wofür Gelder eigentlich ausgegeben werden können. Wir hatten da diese Information damals immer nur gegeben, ja, das war vielleicht nicht gut oder nicht ganz so optimal, immer nur gegeben, wenn der Antrag denn unzureichend war. Wir haben keine Anträge abgelehnt per se, sondern einfach gesagt, okay, den Antrag kannst du stellen, aber bitte ein bisschen mehr Fleisch am Antrag, dann ist das alles in Ordnung, weil auch wir müssen das ja gegebenenfalls irgendwo rechtfertigen können. Und darum geht es einfach nur. Okay, dann sehe ich Masch noch. Wir haben den Antrag noch nicht geschoben bisher. Masch? Ich glaube, das ist noch die alte Wortmeldung von Ihnen. Ah, okay. Dann stimme ich jetzt ab. Ich spreche laut. Ja, ich würde ganz gerne noch einen Nachsatz zur Klärung haben, damit mir jemand widersprechen oder auch Recht geben kann, wäre mir ganz lieb. Denn bisher ist es ja so, dass wir alles Mögliche schon angeleiert haben, was wir unter uns Kandidaten konnten. Und aber so weit immer noch nicht zu Potte gekommen sind, dass uns klar gemacht wird, was wir überhaupt für ein Budget haben und verbrauchen können, was natürlich dann den Bundesvorstand anginge, denn es ist ja eine europaweite Wahl und beziehungsweise in diesem Falle käme dann PPEU beziehungsweise PP Deutschland in die Diskussion, was auch die Kosten betrifft. Und solange wir das nicht wissen, würde ich dann tatsächlich vom VKV Gelder nutzen, damit ich nicht auf den letzten Drücker irgendwas machen muss. Da sind auch Planungen dabei, wie Raum anmieten oder ähnliches mehr. Wie ist es? Kann ich denn dann hinterher, wenn das Budget endlich feststeht, dann Gelder wieder zurückfordern? Bernd, dazu denke ich. Jetzt hat sie mich mit der letzten Halbzeit hat sie mich dann doch nach. Was heißt zurückfordern? Ich möchte, dass das Geld wieder auf den VKV gebucht wird, nachdem es dann vom Bund endlich freigegeben wird. Danke, Michel. Viel Glück dabei. Also nicht, dass ich es dir nicht gönnen würde, aber. Ja, theoretisch natürlich geht das. Also das ist zwar ein etwas erhöhterer Verwaltungsaufwand mit, aber letztendlich sind das ein paar Umbuchungen. Natürlich geht das, aber du würdest jetzt, wenn du das so machst, wie du das gerade beschrieben hast, Sami, würdest du natürlich genau das machen, wogegen du dich vorhin ausgesprochen hast. Also, richtig ist doch, dass der Bund in der Verantwortung ist für den Europawahlkampf und somit für die Planung des Wahlkampfes, das heißt die inhaltliche, die kommunikative Planung des Wahlkampfes und natürlich auch für die materielle Ausgestaltung, zumindest mal für eine Idee der materiellen Ausgestaltung. So, und du sagtest ja völlig zu Recht, du bist auch auf der Kandidatenliste ganz vorne, nämlich tatsächlich auch Nummer 3. Dann würde ich dich natürlich auch einfach mal bitten, mach doch einfach mal das Gewicht des Kandidaten Nummer 3 da geltend beim Bund. Hau doch da mal, sag denen doch mal, dass die jetzt mal zu Potte kommen müssen. Das ist sehr lieb von dir, aber du verkennst die Situation. Darf ich kurz sagen, dass wir nicht mehr beim Antrag sind? Ja, das ist richtig. So, wir waren jetzt, ich danke dir, wir waren jetzt beim Schieben, richtig? Richtig. Ich bin da, wer ist für Schieben? Ich bin dafür. Helder? Schieben. Masch? Wie gesagt, schieben. Michel? Mit Zähneknirschen schieben. Bernd? Ja. Der Antrag wird geschoben auf nächste Sitzung. So, dann kommen wir zum Punkt Sonstiges. Unter Sonstiges habe ich zuerst stehen, Beauftragung zur Entsendung einer Mediengruppe zur Gamescom. Michel, du hast das Wort. Ja, danke. Wie jedes Jahr, ihr kennt das, möchten verschiedenste Leute, Gruppenleitung, unter Gruppenleitung von Maid auf die Gamescom fahren. Wir haben da immer Videos produziert, wir haben die entsprechend online gestellt. Wir bekommen da Presseausweise, weil wir entsprechende Interviews und so machen. Der Punkt ist, dass der Verantwortliche einen in Anführungszeichen Nachweis braucht, dass diejenigen von der Organisation tatsächlich auch beauftragt worden sind. Es geht also im Grunde genommen darum, dass eine Anzahl von Menschen, die Liste habe ich auch hier, ich weiß gerade noch nicht wo, ich hatte sie gerade noch offen, ich finde sie sofort, dass eine Anzahl von Menschen von uns einfach nur eine Beauftragung bekommen, damit sie sagen können, wir sind offiziell im Auftrag der Piraten Nordrhein-Westfalen auf der Gamescom, beziehungsweise Maid das sagen kann, denn dann bekommen diese Leute Presseausweise und dann dürfen sie auf die Gamescom gehen und dann können wir da unsere Videos drehen, unsere Interviews machen und unseren Blog schreiben, so wie das jedes Jahr stattgefunden hat. Die Liste bekommt ihr, sobald ich den blöden Tab wiederfinde. Ich habe ein bisschen zu viele Tabs gerade auf. Okay, hört sich cool an. Müsstest du dafür einen Antrag stellen und dann nehme ich Bernd jetzt dran. Ja, kurz und schmerzlos, kostet uns das was? Nein, sonst hätte ich einen Finanzbudgetantrag gestellt. Es geht wirklich nur um die Beauftragung. Okay, ich glaube, die können wir jetzt aber so nicht abstimmen unter Sonstiges, oder? Also ich wäre bereit dafür, aber ich weiß nicht, wie das jetzt formell ist in dem Teil Sonstiges. Warum sollte das nicht gehen? Okay. Das mal so, während ich suche. Okay. Gibt's ihr, ich sehe im Sprechenraum, Dennis. Doch, ihr könnt das abstimmen. Das ist dann, also ihr könnt zu jeder Zeit Anträge abstimmen. Jetzt habe ich was gelernt, Dankeschön. Okay, braucht noch irgendwer eine Wortmeldung oder will irgendwer da was dazu sagen oder hat eine Frage? Ja, die Infos, ja. Die kommen jetzt. Ja, und können wir denn die Beauftragung etwas spezifizieren? Eine Mediengruppe ist mir reichlich unpräzise. Spezifizieren, das ist... Ja, gerade schon ausgeführt, also, ne? X Leute unter Leitung von Malt. Ja, wie gesagt, die Namen, die schreibe ich jetzt, die packe ich auch ins Pad. Es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Ich habe nur eine Frage. Wie oft überlebt ein Piraten-T-Shirt ein? Das Waschen nicht. Ich schmeiße das halt drei. Auch ein bisschen. Jetzt, gleich. Wir machen jetzt erst diese Beauftragung hier. Personen sind. Jetzt weiß ich nicht, das müsst ihr formatieren. Jenigen welchen? Plus. Der Patrick Breyer natürlich ganz oben stehen muss. So, das ist die Liste. Weil diese Menschen werden dann namentlich angemeldet bei der Gamescom-Orga und werden dann Gamescom-Veranstaltern und bekommen dann entsprechend einen Presseausweis auf ihren Namen ausgestellt, der nicht übertragbar ist, bla bla bla. Dafür braucht es bitte diesen Beschluss. Ich schlage vor, dass die Europawahlkandidaten noch hinzugenommen werden, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht alle ausnutzen werden. Das haben wir hatten nachgefragt, ja, Patrick Breyer jetzt noch drunter, also Maid hatte wohl nachgefragt. Das Problem ist, was Maid nicht wollte, war, dass wir jetzt Leute einfach mal auf Verdacht anmelden und dann kommen die nicht. Das ist blöd, weil dann sagen die beim nächsten Mal, ja, da meldet ihr schon wieder zwei mehr an, dann geben wir euch mal zwei Ausweise weniger. Die sind da relativ knauserig. Okay. Geht ihr dann auch mit unseren Social-Media-Channeln da live zum Beispiel? Ich glaube, das wurde mal so gemacht. Anja habe ich, glaube ich, da im Kopf. Also wir wollen das auf jeden Fall versuchen. Die Anja kommt ja auch wieder mit hin. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, dass wir ein, zwei Live-Sachen machen, auch ein paar Live-Fotos bei Instagram und tralala. Und wir wollen auch versuchen, dass wir wieder so viel wie möglich Interviews, also Bewegtbildmaterial hinbekommen, dass wir sprechen mit Ausstellern, eventuell mit dem Veranstalter, dass wir was übertragen von diesem politischen Rundgang, den es da immer gibt und so weiter. Okay, Bernd? Ja, danke. Also ich finde das erstmal, ich wusste gar nicht, dass wir eine Mediengruppe haben. Aber gut, man lernt nie aus und da kommt immer noch was dazu, hervorragend. Insbesondere finde ich halt auch den Personenkreis da sehr illuster. Ja, von aktuellen Bundesvorständen über ehemalige Bundesvorstände bis hin zu unseren juristischen Vertretern ist da wirklich alles vertreten. Sogar Eltern von Mitgliedern, die gerne auch mal auf die Gamescom offensichtlich möchten. Ja, auch bei Dennis Deutschkämer wusste ich bisher gar nicht, dass er sich irgendwie für Medien und Mediengruppen interessiert. Sei es drum. Ich finde es gut, das soll man auch unterstützen. Und wenn Leute was machen wollen, ja, und da ihre Zeit opfern, wie Michelle vorhin so treffend sagte, dann soll das so sein. Das finde ich sehr gut. Macht diese Mediengruppe außerdem noch irgendwas? Tritt die sonst noch bei irgendwelchen Veranstaltungen in Erscheinung oder so? Zum Beispiel bei BPTs, LPTs oder ist es nur für diesen einen hehren Zweck der Gamescom? Weil lustigerweise sind das alles Gamer, die da auf der Liste stehen. Also spannend ist dieses Festmachen an dem Wort Mediengruppe. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Bis jetzt ist es jedes Jahr so gewesen, dass da Leute gewesen sind, was man eben auch an Christina und Bernd zum Beispiel sieht. Das sind diejenigen mit den Kameras und die das hinterher immer schneiden und so. Vor allen Dingen der Bernd natürlich in dem Fall. Ein Großteil derer, die da stehen, waren schon mit auf den letzten Gamescom-Veranstaltungen und haben da schon die entsprechenden Videos gemacht. Natürlich sind das alles Gamer. Was nützt es, wenn du da Leute hinschickst, die ein Interview führen sollen mit irgendeinem Publisher und keine Ahnung haben, wovon sie reden, dann macht man sich nur lächerlich. Ob das alles Gamer sind, weiß ich übrigens nicht. Ich glaube nicht, dass Big A eine Gamer ist, aber sei es drum. Ja, Punkt. Also nein, es geht da um nichts anderes. Es geht da wirklich um diese Geschichte bei der Gamescom, die jedes Jahr so oder so ähnlich gelaufen ist. Nur ist halt dieses Jahr die Gamescom mit der Vergabe der Presseausweise ein bisschen strenger geworden. Die haben gesagt, du kannst nicht mehr auf Zuruf sagen, hallo, ich bin der von der Partei, und dann kriegst du da irgendwie entsprechend den Pressezugang, sondern du musst den Pressezugang, also du musst halt nachweisen, dass du von dieser Firma, in Anführungszeichen, von dieser Unternehmung, von diesem Verein, von dieser Partei bist. Okay, noch irgendwelche Wortmeldungen? Sprechenraum? Jo. Ich würde da gerne hinfahren, und wenn das möglich ist, fände ich das toll. Ich hatte das von Maid nicht mitgekriegt, und wir haben ja immer noch einen Informationsfluss, der immer über 27 verschiedene Kanäle geht. Einen verpasst man immer. Ich weiß nicht, ist das jetzt möglich, Sandy damit draufzusetzen? Ja, klar. Okay, dann ist Sammy jetzt auch in der Mediengruppe Gamescom, würde ich sagen, oder? Wenn es gleich abgestimmt wird. Weißt du den Termin, Sammy? Wie bitte? Weißt du, wann die Gamescom stattfindet? Ich hatte das vorhin irgendwo auf dem Schirm, im Moment gerade nicht. Und wegen Terminabgleichen und so. 21. bis 25. August übrigens. Schreib das auch gerne hier rein, damit jeder den Termin hat. Jo, hatte ich. Aber man muss ja nicht an jedem Tag da sein. Nicht? An welchem wäre denn jetzt wichtig? Das kann ich dir nicht sagen. Das sprichst du mit dem Maid ab, weil der Maid die Teams entsprechend einteilt. Ja. Und wer gerade, um da mal Werbung zu machen, damit die Larian mir auch gleich applaudiert, wer gerade nicht mit den Kameras in dem Gelände oder auf dem Gelände der Gamescom ist, darf natürlich gerne beim Stand der Piraten vor der Gamescom helfen. Genau, wir werden nämlich wieder... Das habe ich im letzten Jahr gesehen. Wir werden nämlich wieder mit zwei Pavillons vor der Gamescom sein. Dies Jahr ist noch nicht ganz klar, ob wir wieder am Ost- oder diesmal am Nordeingang sind. Das besprechen wir noch. Und der 21. August ist nur Fachpublikum. Der Stand wird deshalb wieder vom 23. bis 25. sein, also Donnerstag, Freitag, Samstag. Okay, danke schön. Und wenn jemand Hilfe bei Übernachtungsmöglichkeiten braucht, bitte meldet euch frühzeitig bei uns, nicht auf den letzten Drücker, weil das wird sonst schwierig. Guter Hinweis. Okay, wollen wir dann abstimmen über diese Beauftragung? Ich denke ja. Ich fange an, ich bin dafür. Helda? Dafür. Marsch? Sorry, ich bin dafür. Michelle? Boah, ich enthalte mich mal, aus Spaß. Und Bernd? Dann enthalte ich mich auch. Einstimmig! Okay, bei 3. Okay, ist angenommen, der Antrag ist angenommen. Glückwunsch, Michelle. Ja, yeah, geil. Ich werde es dem Maid jetzt sagen. So, dann hatten wir für Sonstiges eben noch... Nur eine kurze Wortmeldung hätte ich. Bitte? Vielleicht können wir einen Umsetzungsbeauftragten drunter schreiben, der sich dann darum kümmert, dass dieses Schreiben aufgesetzt wird. Ich mache das und ich schicke das dem Maid innerhalb der nächsten paar Minuten. Perfekt. Er brauchte jetzt erstmal diesen Link, weil er braucht einen Link sozusagen zum Protokoll. Okay, Manuela, du hattest, glaube ich, noch, oder Sammy, warst du gerade im Sprechenraum? Nee, ich stehe hier nur noch dumm rum. Okay, Manuela, du hattest noch eine Nachfrage zu deinem Antrag, habe ich eben gelesen im Chat. Ich hatte noch einen zweiten Antrag eingereicht, betreffend den KV Kleve. Moment, ich gebe euch gerade mal die Ticketnummer. In der Zeit Helder, das scheint dazu zu sein, richtig? Ja, genau. Also ich kenne das Ticket, das habe ich auch gesehen, das habe ich aber auch in die Anträge für den nächsten LPT geschickt, weil das hat man schon mal gehabt hier, also auch schon im Laufe der letzten Wochen. Eine Auflösung eines KVs ist Sache des LPTs, das können wir hier nicht machen. Deswegen habe ich es auch an den LPT geschickt. Das muss nur vom LPT hinterher ratifiziert werden. Erstmal muss der Vorstand beschließen. Das ist Ticket 290416. Also ich, ja, weiß ich nicht. Michelle, du bist ja, also ich meine auch, du bist dann nur, was soll der, das ist eine Sache des Landesparteitages, der löst Kreisverbände auf. Ach ja, ich habe das da nicht reingeschrieben, das wurde nachträglich eingedönst, aber warte mal einen Moment. So, Paragraph 25, Auflösung einer, steht unter der Strukturordnung der Satzung, eine Organisationseinheit löst sich auf, wenn der Landesvorstand die Inaktivität feststellt oder der Landesparteitag dies mit Zweidrittelmehrheit beschließt. Oh, witzig, da muss gar nichts ratifiziert werden. Bis jetzt hat der Vorstand es nicht gemacht, Kreisverbände aufzulösen. Nee, warte mal kurz, ich muss eben zurücknehmen, die Strukturordnung bezieht sich gar nicht auf Kreisverbände. Ich bin nochmal am Suchen. Wie gesagt, ich habe das da nicht reingeschrieben, das wurde irgendwann mal nachgedübelt. Ach so, okay. Also in der Vergangenheit hatten wir es immer so, dass der Vorstand das zunächst behandelt hat und anschließend wurde es halt zur Ratifizierung dem Landesparteitag vorgelegt. Larian, der Vorstand hat bisher Anträge an den Landesparteitag gestellt zur Auflösung. Da ist vorher nichts beschlossen worden. Natürlich ist doch was beschlossen worden, nämlich den Antrag zu stellen. Okay, also ich habe es, Paragraph 9, Auflösung, Verschmelzung, Absatz 3, über die Auflösung eines Nachgeordnetenverbandes entscheidet der Landesparteitag mit einer Mehrheit von 2/3. Der Vorstand kann keine Nachgeordnetenverbände dicht machen. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil die Vorsicht gegenüber den Vorständen in dieser Partei doch immer sehr ausgeprägt war, um es vorsichtig zu sagen. Dann hat Helder das Ticket ja richtig geschoben und hoffentlich ist seine Frage beantwortet. Jo, dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Es war einfach nur schwierig, die Unterlagen zu bekommen, weil es leider keinen Vorstand in dem Ort mehr gibt, in dem Kreisverband und die auch nicht in der Lage sind, einen neuen Vorstand zu wählen. Es gibt auch keine organisierte Struktur mehr, das hast du schon ganz richtig erkannt. Alle, die irgendwie organisiert waren, sind gemeinsam verschwundibus gegangen. Allerdings Glück gehabt mit der Auswahl der Bank, denn da ging es recht unbürokratisch, die fehlenden Kontoauszüge mit Hinweis auf das Durchgriffsrecht des Bundesverbandes zu besorgen. Sonst hätten wir nämlich echt ein Problem mit dem Rewe. Rechenschaftsbericht. Okay. Gibt es sonst irgendwelche Punkte für Sonstiges? Dem scheint nicht zu sein. Dann schließe ich in 3, 2, 1. Ich schließe die Landesvorstandssitzung. Nicht ohne Ankündigung der nächsten. Ein Fuchs. Der nächste Termin ist am 2.8.2018 um 20.30 Uhr im NRW-Mandel. Okay, das habe ich gemacht. Ich schließe die Landesvorstandssitzung am 19.07.2018 um 21.56 Uhr. Bedanke mich besonders bei der Protokollantin und bei Vaku für die Vorbereitung, bei meinen Vorstandsmitgliedern, Vorstandskollegen und den Zuhörern. Okay, dann gehen wir jetzt in den nicht öffentlichen Teil gleich, richtig? Danke, Basti. Die Aufnahme darf gestoppt werden. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.